Ich finde mich zurecht auf meiner Lebensautobahn. Ich finde, ich habe jahrelang mein Möglichstes getan. Ich finde neue Wege und ich finde meinen Stil. Doch was ich finde, ist am Ende nie das, was ich will. Ich habe mir mein Leben etwas anders vorgestellt. Ich habe keinen offiziellen Frieden mit der Welt. Zu viele Ziele habe ich nie erreicht, doch komm's drauf an, wenn der Weg wirklich das Ziel ist, komm ich jeden Morgen an. Ich gehe lieber gleich, eh ich's mir anders überleg. Ich gehe gern aufs Ganze und noch lieber aus dem Weg. So bleibe ich immer unterwegs und meinen Leisten treu. In Gegenrichtung fliegt mein Leben an mir vorbei. Ich habe Fünfen stets begradigt und Statistiken geschönt. Ich hab mir ums Verrecken nie das Träumen abgewöhnt. Zu viele Ziele hab ich nie erreicht, doch komm's drauf an, wenn der Weg wirklich das Ziel ist, komm ich jeden Morgen an. Geschönt. Ich hab mir ums Verrecken nie das Träumen abgewöhnt. Zu viele Ziele hab ich nie erreicht, doch komm's drauf an, wenn der Weg wirklich das Ziel ist, komm ich jeden Morgen an.